Genossin Kim Il-sung widmeten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 das Schweizerische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuze-Ideologie-Studiengruppe im gemeinsamen Namen ein Geschenk. Der Vorsitzende des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, Martin Lötscher, übergab am 8. April einem Mitarbeiter der Vertretung der DWRK in der Schweiz das Geschenk für Kim Il-sung.